Erst da als Jesus alle diese Dinge gesagt hatte, sprach er zu seinen Jüngern, Zweiter, ihr wisst, in 2 Tagen ist Passa. Der Menschensohn wird ausgeliefert. Man wird ihn kreuzigen. Dritter, danach trafen sich die Hohenpriester und die Ältesten des Volkes. Sie kamen im Hof des Hohenpriesters Kaiphas zusammen. Vierter, sie beschlossen, Jesus mit einer List zu fangen. Dann wollten sie ihn töten. Fünfter, sie sagten, wir tun das nicht am Fest. Sonst gibt es Unruhe im Volk. Sechster, Jesus war in Bethanien. Er war im Haus von Simon, der krank war. Siebter, eine Frau kam zu ihm. Sie hatte eine Flasche mit teurem Öl. Jesus saß beim Essen. Sie goss das Öl über seinen Kopf. Achter, die Jünger sahen das. Sie waren ärgerlich und sagten, warum verschwendet die Frau das Öl? Neunter, Mann hätte das Öl teuer verkaufen können. Das Geld wäre für die Armen gewesen. Zehnter, Jesus merkte das. Er sagte, warum macht ihr der Frau Ärger? Sie hat etwas Gutes für mich getan. Elfter, arme Menschen habt ihr immer bei euch. Mich aber habt ihr nicht immer bei euch. Zwölfter, sie hat das Öl über meinen Körper gegossen. Damit hat sie meinen Tod vorbereitet. Dreizehnter, ich sage euch, überall, wo man diese gute Nachricht erzählt, wird man auch von ihrer Tat sprechen. Das ist zu ihrer Erinnerung. Vierzehnter, danach ging Judas Iskariot zu den Hohenpriestern. Er war einer der 12 Jünger. Fünfzehnter, er sagte, was gebt ihr mir, wenn ich Jesus euch übergebe? Sie gaben ihm 30 Silberstücke. 16. Von da an suchte Judas eine gute Gelegenheit. Er wollte Jesus übergeben. 17. Am ersten Tag des Festes kamen die Jünger zu Jesus. Sie fragten, wo sollen wir das Passamahl für dich vorbereiten? 18. Er sagte, geht in die Stadt zu einem Mann. Sagt ihm, der Meister sagt, meine Zeit ist nahe. Ich feiere das Passa bei dir mit meinen Jüngern. 19. Die Jünger taten, was Jesus ihnen sagte. Sie bereiteten das Passamahl vor. 20. Als es Abend wurde, setzte sich Jesus mit den 12 Jüngern an den Tisch. 21. Beim Essen sagte er, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. 22. Sie waren sehr traurig. Einer nach dem anderen fragte ihn, bin ich es etwa, Herr? 23. Er antwortete, der mit mir in die Schüssel greift, wird mich verraten. 24. Der Menschensohn wird sterben, so steht es geschrieben. Wehe aber dem Menschen, der den Menschensohn verrät. Es wäre besser für ihn, wenn er nie geboren wäre. 25. Judas, der ihn verriet, fragte, bin ich es etwa, Rabbi? Jesus sagte zu ihm, du hast es gesagt. 26. Beim Essen nahm Jesus Brot. Er dankte Gott, brach es. Er gab es den Jüngern und sagte, nehmt und esst. Das ist mein Körper. 27. Dann nahm er einen Becher. Er dankte Gott und gab ihn ihnen. Er sagte, 28. Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das für viele vergossen wird. Es ist für die Vergebung der Sünden. 29. Ich sage euch, ich werde von jetzt an keinen Wein mehr trinken. Ich werde ihn erst wieder mit euch im Reich meines Vaters trinken. 30. Nachdem sie gesungen hatten, gingen sie zum Ölberg hinaus. 31. Danach sagte Jesus zu ihnen, ihr werdet mich alle in dieser Nacht verlassen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen. Die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. 32. Aber nachdem ich auferstanden bin, werde ich vor euch nach Galiläa gehen. 33. Petrus antwortete ihm, auch wenn alle dich verlassen, ich werde dich niemals verlassen. 34. Jesus sagte zu ihm, ich sage dir, in dieser Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du 3-mal sagen, dass du mich nicht kennst. 35. Petrus sagte zu ihm, auch wenn ich mit dir sterben muss, werde ich dich niemals verleugnen. Alle anderen Jünger sagten das auch. 36. Danach ging Jesus mit ihnen nach Gethsemane. Er sagte zu den Jüngern, setzt euch hierher. Ich gehe dorthin und bete. 37. Er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus mit. Er wurde traurig und ängstlich. 38. Danach sagte er zu ihnen, ich bin sehr traurig, fast bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. 39. Er ging ein Stück weiter. Er fiel auf sein Gesicht und betete. Er sagte, mein Vater, wenn es geht, lass dieses Leid an mir vorübergehen. Aber dein Wille soll geschehen, nicht meiner. 40. Er kam zu den Jüngern und fand sie schlafend. Er sagte zu Petrus, konntet ihr nicht eine Stunde mit mir wach bleiben? 41. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist bereit, aber der Körper ist schwach. 42. Er ging ein zweites Mal weg und betete, mein Vater, wenn dieses Leid nicht vorübergehen kann, ohne dass ich es erlebe, dann soll dein Wille geschehen. 43. Er kam zurück und fand sie wieder schlafend. Ihre Augen waren schwer. 44. Er verließ sie wieder. Er ging weg und betete zum dritten Mal. Er sprach wieder dieselben Worte. 45. Danach kam er zu den Jüngern und sagte, schlaft ihr immer noch? Seht, die Stunde ist da. Der Menschensohn wird in die Hände von Sündern gegeben. 46. Steht auf, lasst uns gehen. Seht, der mich verrät, ist da. 47. Als Jesus noch sprach, kam Judas. Er war einer der 12 Jünger. Eine große Menge Leute war bei ihm. Sie hatten Schwerter und Stöcke. Sie kamen von den Hohenpriestern und Ältesten. 48. Der Verräter gab ihnen ein Zeichen, wenig Küsse, der ist es. Den sollt ihr festnehmen. 49. Sofort ging er zu Jesus und sagte, sei gegrüßt, Rabbi. Und er küsste ihn. 50. Jesus sagte zu ihm, Freund, warum bist du hier? Dann kamen die Leute. Sie packten Jesus und nahmen ihn fest. 51. Einer von Jesu Begleitern streckte seine Hand aus. Er zog sein Schwert. Er schlug den Diener des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab. 52. Danach sagte Jesus zu ihm, stecke dein Schwert weg. Denn wer das Schwert benutzt, wird durch das Schwert sterben. 53. Glaubst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten? Er würde mir sofort mehr als 12 Legionen Engel schicken. 54. Aber wie würden sich dann die Schriften erfüllen? Es muss so geschehen. 55. In dieser Stunde sagte Jesus zur Menge, ihr seid gekommen wie zu einem Räuber. Ihr habt Schwerter und Stöcke dabei. Ich war jeden Tag im Tempel und habe gelehrt. Ihr habt mich nicht festgenommen. 56. Das alles geschah, damit die Schriften der Propheten wahr werden. Danach verließen ihn alle Jünger und flohen. 57. Die Leute, die Jesus festgenommen hatten, brachten ihn zu Kaiphas, dem Hohenpriester. Dort waren die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt. 58. Petrus folgte Jesus von Weitem bis zum Hof des Hohenpriesters. Er ging hinein und setzte sich zu den Dienern. Er wollte sehen, was passieren würde. 59. Die Hohenpriester und der ganze Rat suchten falsche Zeugen gegen Jesus. Sie wollten ihn töten. 60. Sie fanden keine falschen Zeugen. Viele falsche Zeugen kamen, aber sie fanden nichts Passendes. 61. Zuletzt kamen zwei Zeugen. Sie sagten, er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abreißen. In 3 Tagen kann ich ihn wieder aufbauen. 62. Der Hohepriester stand auf und sagte zu Jesus, antwortest du nichts? Was sagen diese Leute gegen dich? 63. Jesus schwieg. Der Hohepriester sagte zu ihm, ich befehle dir bei dem lebendigen Gott, sag uns, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. 64. Jesus sagte zu ihm, du hast es gesagt. Ich sage euch, bald werdet ihr den Menschensohn sehen. Er wird zur Rechten der Macht sitzen. Er wird auf den Wolken des Himmels kommen. 65. Danach zerriss der Hohepriester seine Kleider. Er sagte, er hat Gott beleidigt. Wir brauchen keine weiteren Zeugen. Ihr habt die Beleidigung jetzt gehört. 66. Was meint ihr? Sie antworteten, er ist schuldig. Er muss sterben. 67. Danach spuckten sie ihm ins Gesicht. Sie schlugen ihn mit Fäusten. Andere schlugen ihn mit Stöcken. 68. Sie sagten, Christus, sag uns, wer dich geschlagen hat. 69. Petrus saß draußen im Hof. Eine Dienerin kam zu ihm und sagte, du warst auch mit Jesus, dem Galiläer. 70. Er leugnete es vor allen. Er sagte, ich weiß nicht, was du meinst. 71. Als er in den Torbogen ging, sah ihn eine andere Frau. Sie sagte zu den Leuten dort, dieser Mann war bei Jesus aus Nazareth. 72. Er leugnete es wieder und schwor, ich kenne diesen Mann nicht. 73. Kurz danach kamen Leute, die dort standen. Sie sagten zu Petrus, du bist wirklich einer von ihnen. Deine Sprache verrät dich. 74. Danach begann er zu fluchen und zu schwören, ich kenne diesen Mann nicht. Sofort krähte ein Hahn. 75. Petrus erinnerte sich an Jesu Worte, bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal sagen, dass du mich nicht kennst. Er ging hinaus und weinte sehr.